Zone Hörerrätsel. Jetzt wird's knifflig. Hallihallo und herzlich willkommen zur Kids Zone Game Show. Hä, was für eine Game Show? Auch diesmal gibt es wieder einen coolen Preis zu gewinnen. Der Gewinner bekommt, tada, ein Anime-Video plus einen Manga. Ey, was, echt? Okay, ich will Kandidatin 1 sein. Ich will Kandidat... Ja, das habe ich mir schon gedacht. Hab dich auch schon eingeplant. So, und unsere anderen Kandidaten, wo sind die? Okay, dann sind das die Kids vor der Stereoanlage. Super Idee, obwohl, dann können die ja auch gewinnen. Und hinterher gehe ich vielleicht leer aus. Du bekommst das Rätsel doch eh nicht raus. Boah. So, jetzt lass uns mal loslegen. Also, hier ist Frage Nummer 1. Ach ja, liebe Hörer, ihr holt euch am besten Stift und Zettel. Dann könnt ihr die Lösungen gleich mitschreiben. Boah. Stift, Zettel, Moment! Die stellt sich an. Also, wenn ihr die Kids Zone aufmerksam lest, sollte diese Frage kein Problem sein. Die gesuchte Layouterin hat total knuffige hellblonde Locken. Wisst ihr ihren Vornamen? Dann schreibt euch den ersten Buchstaben davon auf. Die Gameshow geht weiter! Und zwar mit einem richtig heißen Game. Beyblade! Wie heißt der beste Freund von Tyson? Kleiner Tipp, sein Bitbeast heißt Raziel. Ihr wisst's? Na klasse, dann notiert euch den zweiten Buchstaben des Vornamens. Oh, mir dreht sich alles. Na, wenn du dich so schnell auf dem Drehstuhl drehst, ist das kein Wunder. Glaubst du, du kommst dann eher auf die Lösung? Quatsch, ist doch Baby einfach. Und warum steht da noch nichts auf deinem Zettel? Mensch, Sally, die Kids Zone Game Show ist nichts für Anfänger. Und die Hörer da draußen, die wissen das. Das sind echte Profis. Ja, schon gut. Kommen wir zur dritten Frage. Eine Frage für alle Kartenfans. Vor allem für die von Yu-Gi-Oh! Es geht um einen Widersacher von Yugi. Sein Vorname ist Maximilian, aber wie lautet sein Nachname? Tja, in die nächste Runde kommt nur, wer den ersten Buchstaben rauskriegt. Für die Fans vom Pokémon-Tagebuch sollte die vierte Frage ein Klack sein. Wie heißt die Stadt, in der Markus die Devon-Waren abliefern muss? Ja, zugegeben, das ist schon etwas knifflig. Aber schaut mal in die Kids-Zone. Ihr braucht den vierten Buchstaben vom ersten Wort. Devon? Da muss man doch mit dem Schiff irgendwo hin, oder? Erst willst du noch den Preis für dich allein und jetzt gibst du den Hörern auch noch Tipps. Mann, oh, verdammt. Wie bescheuert. Nee, jetzt gibt's keine Tipps mehr von mir. Ich gehe jetzt da drüben in die Ecke. Ach, das ist mir auch recht. Also, nächste Frage. Eigentlich stehe ich ja überhaupt nicht auf dieses Disney-Zeug. Aber diesen Film fand ich auch ziemlich cool. Da geht's um einen kleinen Löwen. Und der Film ist gerade auf DVD erschienen. Wer weiß, welchen Streifen ich meine? Der Titel hat 4 Worte. Vom zweiten suche ich den vierten Buchstaben. So, und zum Abschluss sind diesmal die One Piece Fans gefragt. Wie heißt der obercoole Pirat, der mit 3 Klingen gleichzeitig in die Schlacht zieht? Notiert euch den dritten Buchstaben von seinem Nachnamen. Na, habt ihr alles lösen können? Naja. Also, auf jeden Fall müsste da jetzt der Name einer Pokémon-Edition stehen, wenn das nicht Hinweis genug ist. Mann, ich bin ein netter Quizmaster. Wow. Ja, Simon, du bist ja so toll. Also, als du da in der Ecke gesessen bist, das fand ich richtig gut. Bäh. Liebe Kandidaten, schön, dass ihr alle dabei wart. Wer bei der nächsten Kids Zone Game Show gewonnen hat, erfahrt ihr das nächste Mal. Um zu gewinnen, schreibt ihr die Lösung auf einen Zettel und schickt ihn an die Kids Zone Redaktion. Dr. Marktstraße 77 90 762 Fürth. Das Kennwort ist... Hörerrätsel, Einsendeschluss ist der 2. Dezember. Ich drück euch allen fest die Daumen. Und übrigens, die Lösung des letzten Rätsels war natürlich Giggle und gewonnen hat Janine Bachmann aus Erfurt. Herzlichen Glückwunsch!